WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche und die beginnt immer, wie immer, mit einer freien Themennacht. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine ersten Anrufer heute Nacht sind Wiebke und Timo, beide 36. Ja, hallo, hier ist Timo. Ja, hallo Timo. Ja, Domian, meine Freundin ist 38 und ich bin 36. Und ich bin der Timo jetzt erstmal. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Macht nichts, ich auch. Es geht, ja, das glaube ich. Es geht darum, meine Freundin und ich sind beide psychisch erkrankt. Ja, was und, habt ihr? Also ich bin manisch-depressiv und meine Freundin neigt zu Depressionen. Mhm. Wir sind aber momentan sehr stabil. Das Problem, was wir haben halt nur unsere Familie und überhaupt keine Freunde. Wir haben das Gefühl, wir hatten immer falsche Freunde. Also ihr habt nur eure Familie, ihr habt nur euch, meinst du damit, oder was? Ja, wir beide haben nur uns, also Wiebke und ich. Wir haben uns beide und unsere Familie. Wir haben aber gar keine Freunde, also was heißt gar keine, vielleicht ein, zwei wer und ist, ein paar Telefonkollegen. Ja, wer ist Familie, also eure Eltern oder Freunde? Unsere Eltern und Großeltern, die mittlerweile aber verstorben sind. Ja, gut, und das Problem ist, also ich habe es eben auch der Regie schon gesagt, die hatten mit mir ja ein Vorgespräch geführt. Wir fühlen uns gemeinsam einsam, also das ist teilweise traurig. Wir sind total die liebenswerten Menschen, aber finden halt keine Gleichgesinnten. Und wenn wir Gleichgesinnte finden, sind die für uns irgendwie, ja, wie soll ich sagen, stärker. Also wir fühlen uns dann da unwohl in deren Gegenwart, ne? Es gibt nicht einen einzigen guten Freund. Wir hatten mal einen, aber da haben wir uns, von dem haben wir uns ausgenutzt gefühlt, weil der hat immer nur genommen und nie gegeben. Der hat bei uns gegessen, bei uns getrunken und er hat nie was springen lassen. Ihr, ihr habt keine Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. Wie lange seid ihr zusammen schon? Seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren, warum sagst du... 2000 haben wir uns kennengelernt, ja. Ja, warum sagst du Gott sei Dank nicht? Also Gott sei Dank, wir haben keine Kinder? Ja, weil wir das nicht schaffen würden, aufgrund unserer psychischen Erkrankung. Ja. Ne? Also wir könnten dem Kind nicht das bieten, was es verdient hat. Ah, ne? Ja, verstehe. Ist die Erkrankung bei euch so stark, dass ihr nicht arbeiten gehen könnt? Ja, ist richtig. Mhm. Also das ist aber so, unsere Krankheit verläuft in Phasen. Mhm. Und viele psychisch Erkrankte, denen merkt man das an. Bei uns heißt es zwar auch, dass wir chronisch erkrankt sind, nur die anderen psychisch Kranken, ich finde, denen merkt man das mehr an. Ich finde zum Beispiel meiner Freundin merkt man das nicht so sehr an wie anderen Leuten. Mhm. Und meine Freundin hat mir auch bestätigt, dass man mir das nicht so sehr anmerkt. Mhm. Es könnte natürlich auch sein, dass da mal wir falsch behandelt worden sind oder so, ne? Du meinst von Seiten der Ärzte, oder wie? Ja, von Seiten der Ärzte und der Mediziner und dem Pflegepersonal, ne? Ja. Also früher waren die Psychiatrien ja noch sehr verrufen. Heute hat sich das ja gelegt. Heute kann man sagen, wenn ich eine stationäre Therapie mache, ist mir die sehr hilfreich. Mhm. Früher wurde ja noch ganz anders mit psychisch, die wurden ja ganz anders behandelt früher, ne? Was macht ihr denn gegen die Erkrankung? Wir nehmen Medikamente. Seid ihr auch in einer Therapie, einer Gesprächstherapie? Ja, wir haben eine Gesprächstherapie nicht. Wir haben einen niedergelassenen Neurologen, zu dem wir regelmäßig in die Sprechstunde gehen. Ne? Mhm. Aber mit dem kann man natürlich auch nicht so viel besprechen, weil du weißt ja, die Ärzte haben nicht viel Zeit heutzutage. Ne? Das ist das Dilemma. Wir haben bei uns eine Seelsorgenummer. Mhm. Also das ist so ein vom Landkreis hier. Mhm. Da kann man sich sehr gut austauschen, aber das bringt einem auf Dauer auch nicht viel. Ne? Nun stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn zwei Leute an dieser Erkrankung erkrankt sind und die immer zusammensitzen, zusammenleben, zusammen sind. Also da muss ich sagen, wir ergänzen uns da total. Wie kann ich mir das vorstellen, zwei Menschen an Depressionen leiden und den Tag miteinander verbringen? Wie verläuft der Tag? Ja, sie ist ja eher depressiv und ich bin ja eher manisch, ne? Ja, manisch heißt ja, dass du eine Weile ganz euphorisch bist und dann bist du aber auch abge... Und dann kommt wieder eine Phase, wo du ganz abgesackt bist. Ja, genau. So, das war beim letzten Mal nicht der Fall. Da bin ich auch stolz, dass es nicht so war. Also ich hatte eine ziemlich Hochphase, bin aber dann nicht so tief gefallen. Also. Ne? Mhm. Simon, gib mir doch mal die Wiebke, da möchte ich sie auch mal kennenlernen. Ja, ich danke dir, Domian. Mhm. Und bitte mach weiter so, deine Sendung ist super. Dankeschön. Und ich guck fast jede Nacht. Ich gebe dir Wiebke. Sehr gerne, danke. Tschüss. Hallo. Hallo Wiebke, nun habe ich ja gerade schon ein bisschen was gehört von Timo, von eurem Leben, was ja doch sehr schwierig zu sein scheint. Ja, ist es auch. Also wie gesagt, hat Timo ja schon gesagt, wir haben kaum Freunde, fast gar keine eigentlich und nur unsere Familien. Und es ist manchmal nicht einfach, ne? Also wir sind eigentlich auch 24 Stunden am Tag zusammen. Was macht ihr den ganzen Tag? Was macht ihr den ganzen Tag? Ja, wir schlafen viel, gehen einkaufen, gehen Kaffee trinken, sind vom PC, gucken Fernsehen. Mhm. Also wir kriegen die Zeit wohl schon rum, aber das ist alles so eintönig irgendwie, ne? Ich habe es ja gerade Timo schon gefragt. Ich stelle mir das so vor, wenn einer von euch wirklich in einer sehr schwierigen Phase ist und sehr down ist und sehr unten hängt, wird der andere dann nicht noch mehr runtergezogen? Ja, so ist das auch. Also es war das letzte Mal so, da waren wir beide krank. Das war letztes Jahr. Also da hatte ich eine ganz, ganz schlimme Phase. Da war ich depressiv und hochpsychotisch und habe dann auch Tabletten geschluckt und wollte mir das Leben nehmen. Mhm. Ne? Und dann hat also Timo, ich war allein zu Hause, habe Tabletten geschluckt, ich glaube so 40, 50 Stück oder so. Mhm. Und dann hat Timo mich angerufen, da habe ich ihm das gleich gesagt, du, ich habe Tabletten geschluckt. Ne? Und dann kam der Notarzt vorbei. Mhm. Und da war ich auch 5 Monate in der Klinik, ne? Also da war ich sehr unten. Ne? Das war doch wahrscheinlich eine ungewöhnliche Situation. 5 Monate in der Klinik, 5 Monate von Timo getrennt. Genau. Wie hast du das verarbeitet und ausgehalten? Ja, was heißt verarbeitet? Also ich wollte mich ja eigentlich sowieso trennen, weil er mich in seiner manischen Phase oft beleidigt hat und gekränkt hat und ziemlich fies zu mir war. Mhm. Und ich war auch noch depressiv und hochpsychotisch und ich konnte das alles nicht mehr aushalten. Hat die Trennung dir sogar ein bisschen gut getan? Ja, mir hat die Trennung gut getan. Also das war halt nur so, dass ich habe ihn auch ein bisschen vermisst, aber irgendwie habe ich auch gedacht, jetzt tut's mal ganz gut, mal unter anderen Menschen zu sein. Und im Krankenhaus war ich ja auch unter anderen Menschen. Ja. Aufgrund dieser Erfahrung, gab es denn schon mal eine Überlegung bei euch, dass ihr euch wirklich trennt? Nee. Das nicht? So weit ging es ja nicht? Also nicht. Also ich habe danach, wo ich wieder fit war und Timo auch wieder fit war, da haben wir uns wieder zusammengerauft. Ne? Also da haben wir dann gesagt, ja, jetzt ist doch wieder, also jetzt, wir lieben uns doch noch und irgendwie... Mhm. Ging ganz langsam wieder los. Wobei ne? Fit ist ja nicht wirklich fit, ne? Sondern fit heißt ja, es geht so einigermaßen wieder. Fit heißt ja nicht gesund. Nee, fit ist ja nicht gesund. Genau. Nee, aber man kann stabil bleiben bei der Krankheit, wenn man jetzt Tabletten nimmt. Ja, wenn man eine gute Behandlung ist. Wenn man eine gute Einstellung hat mit Tabletten, dann geht das, ne? Ich habe gerade nochmal so überlegt, wenn ihr alleine seid den ganzen Tag, Timo hat gerade schon gesagt, dass ihr dann viel Kaffee trinken geht und redet und rausgeht und so. Ja. Und du glaubst, oder ihr glaubt, dass wenn da noch andere Menschen dazukämen, würde euch das gut tun? Ja, das denke ich schon. Was habt ihr schon unternommen, um Kontakte zu anderen Menschen zu kriegen? Ja, was haben wir unternommen? Also, es gibt da so verschiedene Einrichtungen bei uns, ich kann den Ort sagen, ja, ne? Ja, klar. In Oldenburg. Mhm. Und zwar ist das so, es gibt da den Propeller, dann gibt es da noch ZMBR und das ist ein das Zentrum medizinischer und beruflicher Reha. Ja. Aber das haben wir alle schon gemacht, so, ne? Ah. Und irgendwie, man kann da ja auch nicht ewig bleiben und habt ihr euch mal schlau gemacht, ob es gibt ja für alles Selbsthilfegruppen, gibt es für Depressionserkrankte mit Sicherheit auch. Ja. Aber irgendwie, ich hab da teilweise so Angst vor, dahin zu gehen irgendwie, ne? Aber da triffst du auf Leute, die genau dasselbe haben wie du. Ja, das stimmt, ja. Wahrscheinlich gehört so ein gewisser Impuls, den ihr euch dann gegenseitig vielleicht geben müsst, schon dazu, aus eurer Glocke, in der ihr drin lebt, einfach wieder auszutreten. Ja. Aber was kann der Impuls sein? Was kann das sein? Was wäre denn zum Beispiel, habt ihr mal drüber nachgedacht, was euch so interessiert? Wäre vielleicht sogar etwas ganz außerhalb der Depressionserkrankung vielleicht gar nicht so schlecht für euch? Also in Verein gehen? Ich sag's mal in Sportverein. Ich sag in... Hm. Ja, das Problem ist, was das Timo auch schon sagte, unter psychisch Kranken fühlen wir uns teilweise auch nicht so wohl, weil die teilweise noch kränker sind als wir. Ja, deswegen meine ich ja, vielleicht gar nicht zum psychisch Kranken. Und im Sportverein fühlen wir uns deswegen vielleicht nicht wohl, weil die gesünder sind als wir. Also wir sind da so ein Zwischending irgendwie. Wiebke, ne? Ihr beide klingt wunderbar für mich. Mit euch kann man sich ja ganz toll unterhalten. Ja. Versucht es doch mal. Geht doch mal in eine Gruppierung, die euren Interessen entspricht. Ich weiß ja nicht, was euch so ein bisschen interessiert. Dass ja, wir könnten vielleicht, weiß ich nicht, einen Sportverein oder... Sportverein, tanzen, singen, irgendwas. Tanzen, ja. Tanzen ist gut für genau, diese... Tanzen ist sehr gut für ja. diese... Weißt du, und singen... Aber das Problem ist, das ist ja auch alles mit Geld verbunden. Und nicht wir unbedingt. Haben sehr wenig Geld. Nee, nicht unbedingt. Es gibt so viele Gruppierungen. Ja, aber es gibt auch Tanz... Also jetzt so Tanzschulen... Die kosten ja richtig Geld. Ja, dann muss es ja keine Tanzschule sein. Aber was ich gerade sagen wollte, singen ist für die Seele ein Balsam. Ja, und ich singe auch sehr gerne. So! Timo singt auch sehr gerne. Also das hatte ich schon mal überlegt, dass ich in den Chor gehe. So, da haben wir doch die Lösung. Das ist doch super. Ja. Das finde ich gut. Ja. Das erzählen mir wirklich, haben mir schon sehr viele professionelle Sänger erzählt, dass das so eine Entladung der Seele ist, wenn man singt. Ja. Also ich sing auch sehr gerne und ich wollte als Kind immer Sängerin werden. So, da haben wir doch schon die Idee. Ich meine, das ist aber nicht so, dass ich jetzt eine perfekte Stimme habe. Muss man ja nicht, muss man nicht. Aber man kann das ja üben oder sowas und... Wiebke, wir beide sind zusammen auf eine Idee gekommen. Ja. Ich fände es super, wenn ihr das mal ausprobiert. Geht einfach mal hin und testet das mal, ob das euer... Ja, und bei Timo wäre es vielleicht Theater spielen, ne? So. Weil der spielt sehr gerne Theater, der hatte früher auch ein Stück aufgeführt noch... Aber da müsst ihr euch einfach irgendwann mal entscheiden und sagen, ach komm, das machen wir jetzt mal. Auch wenn wenn einem so ein bisschen mulmig ist, auch wenn man aufgeregt ist, macht man das. Man muss einfach mal den inneren Schweinehund überwinden. Ne? Genau, so ist das. Ich wünsche euch viel Glück. Schön, dass ihr angerufen habt und alles Gute. Dankeschön. Wiebke, ja. Tschüss. Tschüss. Schöne Grüße an Timo. Ja, mach ich. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Michael. Michael ist 39. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Domian. Michael, um was geht's? Es geht darum, du hattest ja vor einiger Zeit eine Sendung, diese Nacht werde ich nicht vergessen. Ja, und da wollte ich mich damals schon melden, habe es aber nicht geschafft wegen Dienst und so. Also bei mir geht es darum, dass ich diese Nacht auch nicht vergessen werde. Im April diesen Jahres, da ist meine Nichte verstorben. Mhm. Und in einer Universitätsklinik und... Wie alt ist die Nichte geworden? 21. 21, so jung. Was ist denn geschehen? Sie war bis zu dem Zeitpunkt, also bis Ende letzten Jahres kerngesund, also nie wirklich großartig krank gewesen und bekommt am 24. Januar, das weiß ich noch genau, da kriegten wir den ersten Anruf, dass es ihr nicht gut geht und dass sie Beschwerden hatte, im Brustbereich, es konnte schlecht schlucken und da haben wir uns schon alle möglichen Gedanken gemacht und es ist dann auch relativ schnell ein Tumor festgestellt worden, der auch relativ groß schon war. In der Speiseröhre oder? Also, ja, zwischen Speiseröhre und der Luftröhre sozusagen, also zwischen Speiseröhre und Lunge, diese grobe Richtung. Mhm. Und hat auch auf die Lunge gedrückt, die dadurch schon hier einen leichten Schaden genommen hat. Mhm. Und hatte auch gestreut ins Blut und deswegen war es nach einer Art Leukämie dann, die dadurch entstanden ist. Und dann hat sich das Ganze ungeheuer schnell entwickelt. Wie bitte? Dann hat sich das Ganze ja ungeheuer schnell entwickelt. Ja, das war sehr, sehr rasant. Wie gesagt, die war vorher kerngesund, ist nie wirklich großartig was passiert und immer sehr lebenslustig gewesen, war ein sehr humorvolles Mädchen und dann ist sie innerhalb von weniger als 3 Monaten richtig zerfallen, kann man sagen. Und du hast sie dann beim Sterben begleitet? Ja, in ihrer letzten Nacht war ich bei ihr. Warst du alleine bei ihr? Nein, mit meiner Schwester und meinem Schwager und meine Schwester hat noch 2 andere Töchter. Das sind 3 Mädchen und die waren auch dabei mit ihren jeweiligen Männern. Und der Freund meiner Nichte war auch dabei. Ah ja, also eine große familiäre, im großen familiären Kreis ist sie gestorben. Ja. Wie ist sie gestorben? Sie ist, da muss ich dazu sagen, sie lag in der letzten Woche vor ihrem Tod an der Herz-Lungen-Maschine, weil es war so, dass sie hat eine Lungenentzündung bekommen, weil, wie gesagt, die Lunge war schon vorgeschädigt. Und die Chemotherapie, das wissen wir alle, das bewirkt ja, dass ziemlich viel kaputt gemacht wird im Körper. Und dann ist die Lungenentzündung schneller vorangeschritten, weil sie sich da nicht gegen wehren konnte. Mhm. Und ja, dann ist die Lunge sozusagen, ja, der Arzt hat nachher zu mir gesagt, es wäre eigentlich nur noch mehr festes Bindegewebe als Lungengewebe gewesen. Mhm. Also die ist richtig ausgehärtet, das war eigentlich gar keine Lunge mehr in dem Sinne. War sie denn bei Bewusstsein in den letzten Stunden? Ja. Ja. Also sie musste während dieser 3 Monate öfter ins künstliche Koma gelegt werden. Da auch, aber man konnte dann auch das so dosieren, dass sie also zumindest bei Bewusstsein war. Ansprechbar war sie auch, aber sie konnte halt selber nicht mehr sprechen. Mhm. Aber sie konnte verstehen, was wir sagen, und sie konnte die Augen offen zumachen. Und also wir haben schon dann noch auch in ihrer letzten Nacht so auch mit ihr kommunizieren können. Mhm. Also wenn jemand reinkam und sie ansprach, öffnete sie die Augen und guckte einen an. War sie ruhig, oder hattest du den Eindruck, dass sie sehr, sehr stark kämpfend war? Nein, sie war sehr ruhig. Mhm. Also das war sie eigentlich die ganze Zeit. Wie hat diese junge Frau, als ihr klar war, dass sie sterben, ihr war klar, dass sie sterben musste irgendwann? Ja, also aber erst relativ kurz bevor es wirklich ganz schlimm wurde. Also sie hat immer gesagt, auch wir haben sie, meine Frau und ich haben sie auch in der Klinik auch besucht, auch als es ihr noch etwas besser ging, und es ging halt jedes Mal auch schlechter, aber sie war immer so, ja, der Krebs ist ein Arschloch und ja, der muss raus, und ansonsten dafür mache ich alles. Aber es gab den Zeitpunkt, wo man ihr das klar gesagt hat? Ja. Und wie hat sie das aufgenommen? Sie konnte, als man ihr gesagt hat, dass, ja, du musst dir das so vorstellen, bevor sie an die Herz-Lungen-Maschine kam, lag sie im künstlichen Koma. Mhm. Und dann musste man sie da anschließen, weil die Beatmung nicht mehr möglich war. Dann hat man sie wieder so Medikamenten so behandelt, dass sie zwar bei Bewusstsein war, aber eben, wie gesagt, nicht sprechen konnte. Und sie ist an einem Freitagmorgen verstorben, und an dem Donnerstag, an dem Tag vorher, da haben die Ärzte sich schon dazu entschieden, weil es einfach nicht mehr ging, die Geräte abzuschalten. Und das hat man ihr am Donnerstagvormittag schon gesagt, dass es darauf hinauslaufen wird. Ach so, das war dann aber sehr spät. Wenn sie Freitag gestorben ist und am Donnerstag. Also sie wusste am Donnerstag, also das ist eben eine irre Vorstellung. Also sie wusste am Donnerstag schon, dass am Freitag morgen, dass die Geräte abgeschaltet werden. Und das bedeutete dann im Klartext, dass sie dann sterben würde? Ja. Weißt du noch, oder kann man sagen, wie sie darauf reagiert hat? Also, ja, da sie ja medikamentös, wie gesagt, also sie konnte zwar die Augen öffnen. Mhm. Also sie konnte nichts mehr sagen dazu. Nein, sagen konnte sie nicht, aber sie konnte auch nicken und mit dem Kopf schütteln und nicken. Mhm. Und sie hat, so hat meine Schwester es mir berichtet, auch genickt. Also sie hat es mitbekommen. Mhm. Und meine Schwester sagte, die Geräte, die haben vorher sehr viel Alarm, und sie war dann doch ziemlich unruhig, und dann war sie ruhiger. Also die letzten Stunden, bevor es dann losging, die hat sie wirklich ruhig verbracht. Nachdem die Geräte abgeschaltet worden waren, wie lange hat sie dann noch gelebt? Das kann ich dir ganz genau sagen. Eigentlich sollte das morgens um 8 Uhr passieren, aber wie das so ist, das war wie ich gemein, wir mussten auf den Arzt warten, der das machen sollte, und saßen mit der ganzen Familie um 8 Uhr, standen wir um ihr im Bett, und er kam nicht. Und so eine Aufgabe reicht sich auch ein Arzt nicht, und wir haben wirklich gewartet, bis der wiederkommt. Der war auf dem Rettungseinsatz und kam dann erst um 10:30. Und dann hat er es gemacht? Bitte? Dann hat er es gemacht? Dann hat er es gemacht, ja. Er hat vorher noch mit uns gesprochen, hat uns noch alles erklärt, dass das wirklich, dass sonst wirklich gar nichts mehr. Das ist ja ein ganz ungeheuerlicher Moment. Ja, da kommt ein Arzt und sagt, ich habe schon einiges erlebt in meinem Leben, war selber auch schon oft schwer krank und hatte viel auch mit Tabletten und Alkohol zu tun und eine andere Geschichte, aber das ist das emotionalste, was ich hier erlebt habe. Mhm. Ist das so, wie man schaltet er wirklich 1-2 Knöpfe aus, oder wie hat man sich das vorzustellen? Er hat die Herz-Lungen-Maschine, ich weiß nicht, ob du ungefähr eine Vorstellung hast, wie das funktioniert. Also der Patient hat einen sehr dicken Schlauch in einer Ader am Hals, und einen dicken Schlauch am Bein. Mhm. Und die führen halt in die Venen und dann wird das Blut, das zirkuliert. Also das wird sozusagen aus dem Körper heraus, mhm, an einer Stelle und an einer anderen Stelle wieder rein und durch so ähnlich wie bei einer Dialyse wird das dann in dieser Maschine mit, mhm, Sauerstoff angereichert, sodass der Patient eben, ja, mit Sauerstoff versorgt ist. Weil und diese Maschine wird dann abgestellt? Und diese Schläuche werden abgeklemmt, mhm, und da wird einfach gewartet und, mhm, die Beatmung ist ganz zum Schluss abgestellt worden, aber die brachte ja eh nichts mehr. Und wie lange hat sie denn dann noch gelebt? Bis 4 Minuten vor 11, pardon. Achso, also eine knappe halbe Stunde. Knappe halbe Stunde, ja. Um 10.30 Uhr ist abgestellt worden und um 4 Minuten vor 11 hat sie ihren letzten Atemzug getan. Du waren da sehr viele Menschen in dem Raum, wie du es gerade geschildert hast, die sehr viele, ja, Familienangehörige. Ja, also meine Schwester mit ihrer Familie und... Genau, du hast es ja gerade erklärt. Lass mich was fragen. Was ist das für eine Atmosphäre? Dieser Moment, in dem man sieht, sie ist jetzt tot und so viele Menschen sind in dem Raum. Was geschah dann in dem Raum? Es war so, dass meine Schwester sie in den Arm hielt und wir standen alle drumherum und kann man sich ja vorstellen, dass man dann ziemlich verzweifelt ist und ja, der Blick geht nur auf sie. Und in dem Moment, wo sie verstorben war, ich werde meine Schwester auch nie vergessen, die dann natürlich, obwohl sie sonst immer sehr diszipliniert ist, immer sehr, dass sie auch laut schluchzte und weinte. Aber in dem Moment, wo es vorbei war, werde ich nie vergessen, dass meine Schwester sich plötzlich umdrehte, zu uns aufguckte, ihre anderen beiden Kinder anschaute und sagte so, und jetzt möchte ich, dass diese ganzen Sachen wegkommen und jetzt gehen wir in ihr altes Zimmer, wo sie gelegen hat und jetzt holen wir Klamotten und jetzt wird sie schick angezogen. Mhm. Und dann sind die drei gleich los und haben das geholt und es war so, als würde eine ganz große Last von ihr abfallen. Mhm. Mhm. Das fand ich total beeindruckend, mhm, dass sie in dem Moment daran dachte, mhm, und noch zu ihrem zukünftigen Schwiegersohn, also dem Freund meiner verstorbenen Nichte, sagte, ja, wir hätten dich so gerne als Schwiegersohn gehabt, aber du kannst dich als so einer ansehen, du bist immer in unsere Familie willkommen. Das hat sie in der Situation gesagt. Ja, mhm, der Junge war ja auch dabei. Ja, dabei, ja, ich weiß. Mhm. Und geht einem sehr nahe. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe danach immer noch zu meiner Schwester und zu allen gesagt, dass ich es als für mich persönlich, auch wenn das diese Situation noch so bitter ist, dass ich dankbar dafür bin, das muss ich schon sagen, dass ich dabei sein durfte. Mhm. Dass sie gesagt haben, ich soll auch kommen. Ich habe meinen Schwager vorher hingebracht, ein paar Stunden vorher, weil es ganz schlecht wurde. Mhm. Und da bin ich geblieben und ich bin auch gebeten worden zu bleiben. Mhm. Und das werde ich denen nie vergessen, dass sie so viel Vertrauen zu mir haben, dass ich ihnen, mhm, so viel bedeute, dass ich, mhm, dabei sein durfte. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Es, ja, war ja nun auch für dich ein sehr intimer und extrem bewegender Moment. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du natürlich diese Nacht dein ganzes Leben lang nicht wirst vergessen können. Nein, also das werde ich auch nicht vergessen. Und aber ich ziehe da nicht nur Negatives raus. Und wenn ich noch mal ganz kurz was sagen darf, so, meine Nichte hat hier auch die ganze Familie, auch meine Schwester und wir alle, wir stehen dem christlichen Glauben sehr nahe. Mhm. Und meine Schwester und mein Schwager sind zu ihr rein und haben ihr gesagt, dass sie jetzt zu Jesus gehen darf. Mhm. Und dann war es auch gut. Mhm. Also dann wurde sie ganz ruhig. Und ja, sie hat selber letztes Jahr auch als junge Frau eine Predigt geschrieben. Mhm. Auf ihrer Beerdigung wurde darauf vorgelesen, aus diesem Manuskript. Und, mhm, dort hieß es, dass sie der Meinung ist, dass egal was einem im Leben passiert, dass wir das annehmen müssen, dass wir so Vorbilder sein sollen und nicht immer nur klagen, mhm, sondern annehmen und anderen Leuten ein Vorbild sein und damit mit jeder Situation gut umgehen, ja, können. Und Michael, genau das hat sie auch vorgelebt, mhm, in dieser Situation, also im extremsten Fall, den man sich vorstellen, mhm, kann. Ich danke dir sehr und bitteschön. Sage dir und deiner Familie von dieser Stelle aus auch mein Beileid und mein Mitgefühl für, ja, das, was geschehen ist. Und werde ich ausrichten. Ja, bitte, ich bitte darum. Ja. Und wünsche alles Gute. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Dank, tschüss. Ne? Tschüss. Jo, tschüss. Hier ist Ines. Ines ist 43. Guten Morgen, Ines. Ja, hallo. Hallo Ines, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist schwere Traumabewältigung. Es geht um deine Person. Ja. Es geht um dich. Mhm. Ja, ich was ist geschehen? Über was reden wir da genau? Ja, Vergewaltigung und meine Freundin ist dabei ermordet worden. Du bist vergewaltigt worden und sie auch? Ja. Wie lange liegt das zurück? Das liegt 20 Jahre. Mhm. Magst du mal erzählen, was da passiert ist? Ja, es ist schwer. Also es ist dadurch, dass ich jetzt auch durch Therapie mache, kommt da auch so ein bisschen raus. Es ist vieles noch im Dunkeln. Du machst jetzt erst eine Therapie? Ja, also es war draufgekommen, ist man, weil ich eigentlich auch so ein bisschen an Depressionen immer leide und war viel in Gesprächen und da ist das dann auch ein bisschen mit rausgekommen, dass da noch tiefer was sitzen müsste. Erzähl doch mal, Ines, bitte, was damals passiert ist, grob. Du brauchst es ja nicht im Detail zu erzählen, das geht ja wahrscheinlich dann zu nahe. Ja, also es war das typische, klassische Disco-Besuch mit Freundinnen und ein paar Bekannten, so einer Clique. Mhm. Und haben dann welche kennengelernt, zwei nette Typen in dem Moment und haben dann noch den Abend nett verbracht und sind danach, die wollten uns dann nach Hause bringen. Und wie man dann so für sich sagt, wird schon nichts passieren, wir sind zu zweit und wird schon alles gut und dann so kurz vor in dem Ort, wo wir dann auch wohnen, es ist dann passiert, haben die angehalten und ihr wart dann zu viert, ihr beiden Mädchen und die beiden Männer. Ja. Mhm. Und ihr wart mit dem Auto unterwegs? Mhm. Ja, und dann hat das Auto angehalten und ist das im Auto geschehen? Das ist, ja, genau. Du hast gesehen, wie einer von diesen Männern deine Freundin umgebracht hat? Ja, ich war auf dem Rücksitz und meine Freundin war halt vorne und ich habe dann, sie hat ihre Hand noch durchgereicht und irgendwie hatte ich ihre Hand so zu fassen und ich habe dann da irgendwie hingeschaut und habe das dann irgendwie mitgekriegt. Dass sie vergewaltigt wurde oder dass sie umgebracht wurde? Ja, beides. Wie hat der Täter sie umgebracht? Es war mit einem Messer. Mhm. Mein Gott, und du saßt hinten? Mit dem anderen Mann auf der Rückbank? Ja, der selbst bei mir zugange war und ich habe dann nur noch mitgekriegt, dass der andere halt meine Freundin aus dem Auto rausgezerrt hatte und und meine Gedanken waren eigentlich immer mehr bei meiner Freundin, was jetzt da passiert und wie ich zu ihr kommen kann und wie ich ihr helfen kann und konnte aber nicht weg. Und hatte das Auto 4 Türen? Ja. Es gab keine Möglichkeit des Fliehens für dich aus dem Auto aus. Ja, ich bin bis heute, liegt es auch noch im Dunkeln, dass ich nicht weiß, wie ich rausgekommen bin. Es war zwischendurch irgendwie, ich habe es immer versucht, aber wurde daran gehindert von dem Typen. Mhm, Und irgendwann, weiß ich nicht, es waren dann auch so halt Worte, wie mit das passierte gleich genauso und diese Drohung, Androhung und der Gedanke war immer bei meiner Freundin, wie komme ich da hin, wie komme ich hier raus und dass mir das nicht auch noch passiert oder Wann setzen denn deine Erinnerungen dann wieder ein? Wo warst du dann? Es war dann dass ich ja irgendwie rausgekommen bin, dann weiß ich, dass ich gelaufen bin, da in dem Ort, wo ich gewohnt habe, nur noch gelaufen bin, und dann weiß ich, dass ich stehen geblieben bin und wieder zurück zu dem Ort hin wollte. Und die Täter sind inzwischen weggefahren mit dem Auto? Ja. Mhm. Ich hatte erst Angst, zurückzukehren, aber irgendwie hat es dieser innere Drang, ich musste irgendwie zurück. Und hab dann gesucht. Ich wollte fragen, war deine Freundin in dem Auto verblieben oder hatten die Täter sie rausgeschmissen? Die hat er rausgeholt vorher, ja. Und dann habe ich halt gesucht und ich habe sie dann gefunden. Lebte sie denn noch? Ja, da lebte sie noch. Weißt du, oder kannst du dir dann im Nachhinein einen Reim darauf machen, warum der Täter sie erstochen hat? Hat sie sich besonders gewehrt, oder? Ja, gewehrt hatte sie sich auch, ja. Du weißt es nicht, warum? Mhm. Sind diese Täter gefasst worden? Nein. Aber du konntest ja nun eine sehr gute Beschreibung der Täter liefern, der Polizei. Nee, konnte ich nicht mehr. Es ist von dem Moment, war ich völlig verstummt. Es war alles ausgeblendet. Ich bin auch nicht zur Polizei. Ich war halt, als ich meine Freundin gefunden hatte. Ja, das ist halt, was ich da jetzt auch verarbeiten muss, irgendwie in der Therapie mit meinem ganzen Gewissen, dass ich all 20 Jahre, das ist eigentlich im Keller gewesen. Ich habe es nie irgendwo hervorgeholt. Und darf ich mal eben zwischenfragen, habe ich das richtig verstanden? Du warst nicht bei der Polizei? Nein, ich war damals in einer, das war eine Berufsklasse, Berufsschulklasse, wo wir waren, und es ist dort die Polizei aufgetaucht und ich habe nichts sagen können. Aber die Polizei weiß, dass du quasi Zeugin warst oder auch nicht das? Nee, wussten die auch nicht. Sie haben gefragt, wer mit ihr zusammen war zu dem Zeitpunkt vielleicht, ob irgendjemand was sagen kann. Und ach so, die wissen, die Polizei wusste auch nicht, dass du auch ein Vergewaltigungsopfer warst. Auch nein. Das nicht. Die Polizei ist davon ausgegangen, dass du gar nicht im Auto warst. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist zurückgegangen zu deiner Freundin. Sie lebte da noch. Was hast du denn dann da gemacht? Es gab kein Handy damals. Was hast du gemacht? Ich war bei ihr. Ich hab gesagt, ich bleib ganz ruhig, ich hole Hilfe. Ich versuche irgendwie in der Wohngegend irgendwas anklingeln, Alarm schlagen. Sie hat mich festgehalten. Sie hat gesagt, bleib hier, bleib bitte bei mir, lass mich nicht alleine. Und ich war hin und her gerissen, bei ihr zu bleiben oder Hilfe zu holen. Und für mich instinktiv, keine Ahnung, war es, bei ihr zu sein. Und dann bist du bei ihr geblieben, bis sie gestorben ist? Sie ist dann in meinen Armen gestorben, ja. Und was hast du dann gemacht? Ich stand wohl und irgendwie unter Schock und ich bin nach Hause gelaufen. Hat sehr lange gedauert, bis ich zu Hause angekommen bin. Wohntest du noch bei deinen Eltern? Ich wohnte noch bei meiner Mutter, ja. Und ich bin ins Badezimmer. Es hat sie nicht gemerkt, dass ich nach Hause gekommen bin. Ich habe mein ganzes Zeug, ich habe alles weggeschmissen. Ich habe mich gereinigt und von da an war alles, als ob nie was passiert ist. Und du bist dann ins Bett gegangen? Ja. Und konntest schlafen? Nein. Und am nächsten Tag, wie hast du dich da gefühlt und wie hast du dich verhalten? Ja, ruhig, zurückhaltend. Es war ein Wochenende. Hat deine Mutter nichts gewittert, dass mit dir irgendwas nicht stimmt? Nein, sie hatte kurz gefragt, wie es war und ja. Hm. Aber ich habe da nichts weiter. Nee, ich habe das sehr gut eigentlich verpacken können. Dann haben irgendwelche Menschen irgendwann deine Freundin dort draußen gefunden. Mhm. Wie hast du und wann hast du davon dann erfahren, dass man sie gefunden hat? Ja, es war dann, ja, wie gesagt, ein Wochenende und dann Anfang der nächsten Woche bin ich ja dann wieder normal in die Klasse, in die Berufsschule und sind dann halt den Polizisten in der Klasse aufgetaucht. Und die haben dann halt gesagt, das und das wäre geschehen und haben dann halt offiziell gefragt, ja. Hm. Wer weiß was oder... Mhm. Aber da hast du dich nicht gemeldet. Nein. War das deine beste Freundin? Ja, wir waren... Ja. Aber fragen da nicht Eltern nach dem Motto, Ines, du warst doch mit ihr weg, weißt du nichts? Haben nicht andere Leute euch... Ihr, das ist ja eine kleine, wahrscheinlich eine überschaubare Gegend, wo ihr gewohnt habt. Haben andere Leute euch nicht zusammen gesehen an dem Abend? Nein, ja, die Eltern, die, ja, sie selber hatte auch eine sehr schlechte Kindheit. Der Vater hat sich häufig an sie vergangen und es war, ich weiß nicht, weniger von Interesse, mit wem sie jetzt losgegangen ist. Und wie viele Jahre hast du dann geschwiegen? Ja, bis jetzt, vor 2 Jahren circa. Bis vor 2 Jahren. Hast du eine Erklärung heute dafür, warum du damals nichts gesagt hast? Und du hättest ja vielleicht zur Aufklärung des Verbrechens beitragen können. Bitte verstehe meine Fragen nicht als Kritik an dir, sondern einfach nur als frage nur aus Neugierde. Ich habe, das habe ich im Vorfeld auch schon kurz erwähnt, dass... Die Clique, mit denen wir los waren, hatten so ein bisschen, ja, so Beziehungen oder ich sag mal, in dem Milieu, im Kiez befanden die sich. Und den einen habe ich da halt angerufen und das alles geschildert. Und er hat gesagt, sei ganz beruhigt, wir erledigen das. Ach, du hast es dann doch jemandem erzählt damals? Ja. So in dem Sinne, vom Freundeskreis und... Also war das ein Zuhälter oder was war das? Nein. Aber also, aus dem Rotlichtmilieu jemand? Die kannten sich da ganz gut aus. Hast du dich anvertraut? Ja, weil die kannten wir halt auch länger und die sind halt auch mit uns losgezogen und die kannten auch meine Freundin ganz gut. Und der hat gesagt, wir erledigen das? Wir erledigen das, genau. Der hat dich nicht animiert, zur Polizei zu gehen, sondern die haben gesagt, wir erledigen das unter uns. Ja, in dem Sinne. Mhm. Mhm. Ich habe dann ein paar Tage später nochmal nachgefragt, was das, weil es ist, irgendwie habe ich vieles nicht in mir aufnehmen können und ich habe ihn dann ein paar Tage später nochmal angerufen und eigentlich nachgefragt, was das heißen sollte. Mhm. Und hat dann zu mir gesagt, also es zog sich dann auch ein bisschen über Wochen hin. Er hat dann nochmal gefragt und nachgefragt und ich konnte mich aber halt eben an die Typen an sich auch überhaupt nicht mehr erinnern. Mhm. Beschreibung konnte ich überhaupt nicht aufgeben und habe dann vielleicht auch aufgrund dessen nichts zur Polizei sagen wollen oder sagen können, weil ich gedacht habe, ich kann eh nichts, ich kriege eh nichts zustande. Hast du denn jetzt, nachdem du dich damit mehr auseinandergesetzt hast du jetzt dich nochmal an die Polizei gewandt? Ja, das ist, weil ich jetzt noch so frisch dabei bin bei der mit der Traumatherapie. Ja, wird geguckt, ob inwiefern. Ja, aber das musst du natürlich wirklich für dich entscheiden, weil das ist ja für dich auch ein schwieriger Schritt und ein schwieriger Prozess, das Ganze. Ja, und im Moment ist es so, dass ich das selber, diese Höhen und Tiefen von der Therapie, kaum ertrage und irgendwie bestehe ich die, keine Ahnung, aber also es ist ja so, dass ich mich selber auch irgendwie sehr oft wegschmeißen wollte, mein Leben und weil ich das alles nicht ertragen konnte. Ich stelle mir das ungeheuerlich vor, ich versuche mir das vorzustellen, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, was du in den 18 Jahren da für einen unterbewussten Druck hast aushalten müssen in deiner Psyche. Insofern finde ich das wirklich sehr, sehr gut, dass du jetzt diesen Schritt gemacht hast, auch wenn das ein schwieriger Weg ist, das glaube ich schon. Aber das ist das einzig Richtige, was du für dein Leben, was du tun kannst. Bist du da zweifelnd? Bereust du schon, dass du darüber sprichst? Nee, ja, einerseits schon, weil irgendwie so, weil ich gedacht habe, ja, ich habe es jetzt die ganzen Jahre verpacken können, Jahrzehnte. Manchmal kann man es nicht mehr. Manchmal hat man keine Kraft mehr. Nee, eben. Mhm. Und ich muss meine Kraft aufbringen können, weil ich habe eine 8-jährige Tochter. Mhm. Genau, da machst du es auch für dein Kind, damit du stabil wirst wieder. Und es hat sich neuen Partner seit 2 Jahren, der sehr für mich kämpft, der sehr für mich da ist, da sein will und ja, der hat eigentlich ein bisschen das so ins Rollen gebracht, das aus mir rausgekitzelt ein bisschen und Ich finde das sehr, sehr gut, Ines. Und ich glaube, es werden Zeiten kommen, wo du auch sagen wirst, das war der richtige Schritt. Mit Erschrecken nehme ich gerade wahr, wie lange wir beide uns schon unterhalten. Nicht, weil wir beide uns unterhalten, das finde ich sehr gut, aber es sprengt gerade etwas meinen Zeitrahmen. Ich möchte dir sagen, ich möchte dir einmal danken für dein großes Vertrauen. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das war, auch jetzt hier nochmal so und in der großen Öffentlichkeit das zu erzählen. Ich finde das sehr mutig und sehr richtig. Und ich möchte dir sehr gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, damit du nicht einfach so jetzt so ruckzuck hier verabschiedet wirst. Das Prozedere ist so, dass du auflegst und du wirst von Christina angerufen und dann habt ihr beiden Frauen noch Zeit im Hintergrund. Ich wünsche dir viel Erfolg in dieser schwierigen Therapie. Ja, danke. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft und Zuversicht, auch wenn es dann manchmal Tiefen gibt und du denkst, ich kann nicht mehr weiter. Du wirst weiter können und du wirst es schaffen, ich bin sicher. Alles Gute von Herzen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.43 Uhr. Ach, ich sag euch mal unser Thema an. Übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ja Themennacht wieder. Und heute, und diese Woche, nicht heute, sondern diese Woche heißt das Thema gescheitert. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in welchem Bereich auch immer ein großes Ziel hatten, aber dann grandios gescheitert sind. Oder die einen Traum hatten, der geplatzt ist oder sogar zum Albtraum geworden ist. Also erzählt mir von eurem Scheitern, von eurem größten Scheitern in eurem Leben. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder gerne während der Sendung und vor der Sendung am Mittwoch auch anrufen. Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Scheitern. Übrigens habe ich heute so gedacht, man hört gar nichts mehr vom Bischof von Limburg. Das finde ich merkwürdig. Es gibt ja so die böse Vermutung, dass die ganze Sache dann vielleicht doch im Sande verlaufen wird und der Herr keine Konsequenzen zu befürchten hat. Also wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Und er soll sich im Moment in irgendeinem Kloster aufhalten und ein Mensch dort hat der Presse mitgeteilt, dass der Herr Bischof sogar nur Pastor ist und keine besonderen Wünsche hat. Also wir haben Respekt vor dem Herrn Bischof. Hier ist Felix. Felix ist 19. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, grüß Felix. Hi. Hi. Um was geht's denn bei dir? Ja, mir geht es um das Thema Spielsucht. Ja. Also das ist bei mir jetzt schon ziemlich länger ein Problem, also eigentlich schon seit über einem Jahr, dass ich fast jeden Tag mittlerweile in einer Spielothek bin und ja, dort mein ganzes Geld, ich sag mal buchstäblich, zum Fenster rausschmeiße. Ja, wie verdienst du dein Geld? Also es ist so, momentan bekomme ich Geld vom Amt und durch einen Nebenjob, den ich habe. Ja, was für eine Ausbildung hast du oder was für einen Schulabschluss? Schulabschluss habe ich die mittlere Reife, ja. Also Realschule, aber Ausbildung habe ich noch keine. Mhm. Wo wohnst du? Genau, ich wohne in der Nähe von Köln. Nee, das wollte ich gar nicht wissen, sondern wohnst du alleine oder wohnst du mit deinen Eltern? Ah, okay. Nee, ich wohne in der WG mittlerweile. Ja. Genau. Ist es so, dass du dein ganzes Geld, was dir zusteht im Monat, durch welche Quellen auch immer, dass du es alles verballerst? Ja, also man kann es schon so sagen. Das Problem ist, ich sag mal so, wie es angefangen hatte, das waren damals so Kleinigkeiten, wenn mal irgendwo ein Automat rumsteht, dass man da mal einen Euro reingeschmissen hat. Mhm. Und ja, dann kam dieser Tag, wo aus dem 1 Euro plötzlich 400 wurden. Mhm. Und ja, ich sag mal, da hatte ich so einen richtigen Schub, wo ich richtig viel Geld eben immer wieder und immer wieder gewonnen habe. Mhm. Und naja, das ich denke mal, ab dann hat dieses Suchtverhalten auch wirklich angefangen. Ja. Bitte? Nee, bitte. Okay. Ja, dass ich immer mehr Geld rausgeschmissen habe. Mhm. Ich dann leider auch angefangen habe, Schulden zu machen. Das wollte ich gerade fragen. Wie viel gibt es schon Schulden und wenn ja, wie hoch sind die? Ja, ich habe momentan schon Schulden und das sind auch schon knapp 1000 Euro mittlerweile. Mhm. Bei wem? Bei meiner Freundin, die von der ganzen Sache nichts weiß. Wer weiß überhaupt davon? Ja, wirklich wissen tut es, denke ich mal, niemand. Also ich rede da überhaupt nicht gerne über das Thema. Mhm. Klar lade ich mal irgendwie Freunde ein, dass wir sagen, komm, wir gehen jetzt mal zusammen da irgendwie in die Spielothek oder so. Aber dass ich wirklich so oft da bin, das weiß niemand. Mhm. Nun ist die Situation, Felix, trotz der Bedrängnis, in der du dich fühlst, finde ich noch beruhigend. Beruhigend insofern, dass man, glaube ich, jetzt noch gut die Notbremse ziehen kann. Du bist erst ein Jahr dabei. Du hast erst 1000 Euro Schulden. Das ist viel Geld, aber wir haben hier Leute schon erzählt von 80.000, 90.000 Euro Schulden. Ja gut, das ist natürlich krasser, ja. Ja. Hast du denn bisher schon irgendwas unternommen, dass du davon wegkommst? Ja, also ich habe alles Mögliche meiner Meinung nach probiert. Ich habe geschaut, dass ich diesen ganzen Sachen meide, dass ich da mich wirklich abgrenze, habe schon versucht, es gibt ja auch diese Hotline, mit der man da drüber sprechen kann. Mhm. Ja, und das hat auch teilweise sogar ganz gut geklappt, aber wenn es dann so war, dass ich irgendwo an einer Raststätte kurz angehalten und mir was zu trinken gekauft habe, und dann hatte ich, sag mal, 50 Cent Rückgeld und da steht ein Automat, ging das am Ende doch wieder da rein. Mhm. Und dann hat es wieder angefangen. Du weißt, dass das als Krankheit anerkannt ist, die Spielsucht. Und ja, ist es. Ist es, genau. Und diese Krankheit, diese Sucht kann man genauso behandeln wie Alkoholismus oder irgendwelche anderen Süchte. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung wie. Ja, deswegen ist es gut, dass du anrufst. Das werden wir dir gleich alles genau erklären, was du tun solltest. Du solltest sehr schnell jetzt zu einer zu einem Therapeuten gehen, zu einer Suchtberatungsstelle. Ja. Du solltest auch zum Beispiel deiner Freundin sagen, das gehört auch dazu, nämlich alles offen zu legen, wie du bisher gelebt hast. Okay, ja gut, das ist natürlich schwer. Das ist schwierig, aber hast du die ganzen 1000 Euro bei ihr Schulden? Ja, richtig. Also es waren erst so kleine Beträge, dass ich gesagt habe, Da musst du es ihr sagen. Das ist fair. Bisher bist du unfair. Ja, du belügst sie und führst ein Doppelleben. Aber wenn du ihr gleichzeitig sagst, ich habe das Problem erkannt und ich habe auch schon einen Termin bei der und der Beratungsstelle und mache eine Therapie, dann sieht sie ja, dass du es ernst meinst. Schwieriger wäre es, wenn du einfach jetzt genauso weiterleben würdest. Aber wie soll ich denn bitte sowas ansprechen? Also ich wüsste nicht, wie ich ihr das irgendwie klar machen sollte, ohne dass das, ich sag mal, im totalen Chaos enden würde. Das weiß ich nicht, Felix. Wie du es ansprichst, hast du gerade hier wunderbar bewiesen. Du hast mir ganz schnell und ganz einfach erklärt, was los ist mit dir. Okay. Und so kannst du es deiner Freundin auch erklären. Ja. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind, aber das hast du dir eingebrockt. Ja, da hast du recht, das stimmt. Ja. Ja. Felix, wir rufen dich jetzt zurück und du kriegst von uns Adressen und Informationen an die Hand und dann kannst du sofort morgen aktiv werden und hoffentlich die Dinge in eine bessere Richtung führen. Okay, werde ich auf jeden Fall machen. Danke dir. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay, alles klar. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend wünsche ich noch. Mach's gut. Tschüss. Ja, ciao. Und hier ist Ingrid. Ingrid ist 72. Guten Morgen, Ingrid. Hallo. Hallo, Ingrid. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Mann hat seit einigen Jahren Alzheimer, aber festgestellt wurde es so vor 2 Jahren. Mhm. Ich war nur immer früher irgendwie so verärgert, dass vieles vergessen wurde. Und ich dachte immer, das ist irgendwie... Schusseligkeit oder so. Ja. Mhm. Und das hat sich aber dann später, habe ich zu ihm gesagt, er soll doch mal in die Klinik gehen, soll sich untersuchen lassen. Ja. Und dann ist das vor 2 Jahren festgestellt worden. Ja, und ich hatte dann durch den Fall vom Assauer, ich bin ganz nervös, habe ich dann gedacht, ich schaue mal mehr im Fernsehen nach oder auch unterwegs irgendwo bei Ärzten oder irgendwas. Mhm. Ich habe mir halt überall Info geholt und hatte 2 Kliniken angeschrieben, die mir sehr sympathisch waren. Die hatten sich im Fernsehen vorgestellt. Ja. Einmal Aachen und einmal die Gedächtnisambulanz in Berlin, die Charité. Ja. Und war er denn auch schon da? Ja, das wollte ich jetzt erzählen. Also in der Charité? Oder was meinst du? Ja, ob er schon behandelt worden ist in einer Klinik. Ja, und daraufhin sind wir vor 2 Jahren, habe ich die Charité angeschrieben, dass wir gern an der Impfstudie teilhaben wollen. Ja. Und da wurden wir eingeladen und es wurde ein Gentest gemacht. Also er hat dann da mitgewirkt? Ja, ich habe gesagt, wenn es auch vielleicht nichts bringt, aber wir helfen ja der Menschheit. Hat es denn was gebracht? Nein. Wie ist denn die Situation heute, jetzt nach 2 Jahren? Also wir waren ja ständig da in der Charité gewesen, anfangs 1 Jahr, immer jeden Monat und jetzt ist es alle Vierteljahr. Mhm. Und die heutige Situation ist so, dass alles drunter und drüber geht. Aber wenn man ihn sieht, dann merkt man es ihm nicht an. Aber du lebst sehr eng mit ihm zusammen und er vergisst und ganz viel. Und wie macht sich die Krankheit deutlich? Kannst du es in ein paar Sätzen mir vielleicht erklären? Ja, ich kann es erklären. Also wenn wir eine Verabredung haben oder zum Beispiel einen Arzttermin, das war jetzt die Tage gewesen, ich schreibe mir alles auf einen Zettel mit Datum und Montag, Dienstag oder so die Tage auch noch dazu Uhrzeit. Mhm. Und am Samstag früh geht's Telefon ganz, also so um 7:45. Ich habe das mitbekommen, weil die Rollladen so kurz vorher hochgehen. Wir schlafen getrennt, weil ich habe Fibromyalgie. Und ging's Telefon 7:45. Und da meldet sich mein Mann und sagt, sag mal, ich bin zur Blutuntersuchung unterwegs, der Arzt ist gar nicht da. Ach, dann war er alleine unterwegs? Ja. Ist das normal, dass er alleine unterwegs ist? Ich kann ihn nicht, ja, er kann noch, also so spazieren gehen oder was, das geht. Ach so, dann fällt mir noch was an. Das geht, also man merkt es ihm nicht an. Aber du könntest ihn eigentlich nicht alleine zu einem Arzt schicken. Das geht gar nicht mehr. Nein, weil ich muss ja mitgehen und muss erstmal schildern, wenn er was er hat und auch zuhören, was man machen kann. Das macht mir ja alles nichts aus. Wie ist das denn für dich, Ingrid? Die Menschen verändern ja ihr Wesen durch diese Erkrankung. Mhm. Was empfindest du für deinen Mann? Traurig. Trauer. Weil er nicht mehr der ist, den du mal geliebt hast. Ja, gut, es gab in der Ehe immer mal Differenzen und so, weil man Mann abgeschirmt hat, Mann und Frau. Also da wurde ein Strich gezogen. Finanzielle Sachen durfte ich nicht so wissen, wie früher die Männer erzogen wurden. Also auch nicht so eine ganz glückliche Ehe? Nein, aber ich habe es habe es immer als glücklich gemacht, weil wir, also ich will jetzt die Anzahl der Kinder nicht sagen, sonst erkennen mich viele. Also gibt es denn in dem Moment, gut, es gab Schwierigkeiten damals, vielleicht auch Verletzungen, die du hast ertragen müssen in deinem Leben durch ihn. Jetzt ist er auch noch wesensveränderter oder er ist wesensveränderter. Gibt es auch Aggressionen und Zorn, Hass oder Ekel oder so etwas? Nein, gar nicht. Er tut dir leid. Ja. Aber es, im Grunde tue ich mir dann auch schon selbst leid, weil ich möchte mal aufstehen, ohne aggressiv zu werden oder laut zu werden, aber es ist ständig irgendwas. Ach so, aber du wirst schon auch aggressiv. Also laut. Weil? Ja, weil ich schreibe alles auf. Er sagt, ich würde ihm das nicht mitteilen. Mhm. Ich schreibe das, wie gesagt, mit Datum, Tag auf. Mhm. Er versteht es nicht mehr. Und wenn ich ihm dann helfen will, dann sagt er zu mir, ja, du musst mich nicht so bemuttern, du musst das nicht, musst das nicht. Und im gleichen Moment wird wieder gesucht. Ich höre das schon am Kruscheln. Verstehe. Gibt es denn Tage oder Momente, du bist auch schon 72, wo du denkst, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr? Ja, aber wenn ich dann hoch in mein Zimmer gehe, das habe ich sehr schön eingerichtet, dann fällt so eine Last von mir. Aber wenn das jetzt wie mit dem am Samstag mit dem Arzt besucht, dann habe ich ja schon Angst, dass er nachts mal wegläuft. Darf ich noch mal was sagen zu von dem Beginn her? Ja, natürlich. Und das fing so an, ich hatte starke Grippe gehabt. Also ich kann sonst immer laufen und bin nie krank oder irgend sowas. Also ich sehe so in der Art aus wie Bärbel Schäfer, nur dass man ein Bild hast, also nicht so eine Oma-Typ. Und ich lag oben in meinem Bett und dachte, der kommt ja nicht mal hoch oder bringt mir mal Tee. Also ich konnte nicht runter, weil ich war kurz zuvor, war ich mal ohnmächtig durch die Grippe geworden. Und da kam ein Anruf und ich hatte das Telefon am Bett und da sagt er zu mir, es war 20 Grad unter Null, er sucht in den Feldern sein Auto. Und das war der auslösende Punkt. Das kam ja jetzt im Gespräch, ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. Ingrid, wie sieht die Zukunft aus? Gibt es Überlegungen bei dir oder in der Familie, dass dein Mann irgendwann in ein Heim muss? Also vorerst nicht. Du hast Kinder, was sagen die Kinder? Also, die eine Tochter hilft sehr viel momentan und die sagt, wenn das so weit wäre und sie nicht wieder arbeiten geht, dann würde sie einen Vater übernehmen. Aber das will ich nicht. Warum? Ich will versuchen, das hier selbst zu... Ist er denn eigentlich auch... Du hast gesagt, du bist schon mal ein bisschen aggressiv, wenn das alles so komisch läuft. So ein Wortlaut. Ja, ist er denn zu dir jetzt auch manchmal aggressiv? Nein. Du möchtest das so lange wie möglich selbst schaffen. Ja, ich finde nur den Weg nicht zu ihm, weil erstmal, er kann sich nicht mehr, also wenn wir am Tisch sitzen, da kommt nur ja, nein, also keine drei Worte, dann schimpfe ich schon mal. Es gibt einen Punkt, wo man sich vielleicht zu viel zumutet und wo du vielleicht irgendwann auch eingestehen musst, dass du das nicht mehr kannst. Ja. Ich fände sehr wichtig, wenn du jemanden an deiner Seite hättest, der sehr erfahren ist und dir das mal ein bisschen erklärt, wie man mit diesen Patienten umgeht. Vielleicht gibt es auch Selbsthilfegruppen von Angehörigen von Alzheimer-Erkrankten. Mit Sicherheit wird es das geben, dass du dich mal austauschst mit anderen Menschen, Angehörigen, die das auch haben. Würdest du sowas machen? Ja, ich ganz kurz, ich höre die Musik. Ich war ja extra mit ihm zu einer Alzheimer-Kur. Es gibt nur einen Ort in Deutschland, der so eine Kur macht. Und seit der Zeit bin ich noch fertiger. Ingrid, wir machen uns jetzt mal im Hintergrund etwas schlau für dich. Ja. Und werden uns gleich bei dir nochmal melden. Die Sendung ist ja jetzt hier rum, okay. Aber wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.